Telekom Fernsprecher Körtestraße 6 an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Aufkleber, der hier auf das Hinweisschild der Telekom geklebt ist und es fast verdeckt. Die Aufschrift lautet Born to Roll, Funk Your Head Up. Und auf diesem Aufkleber sind drei, ich nehme einmal an, Herren zu sehen, deren Köpfe mit rosafarbenen Papiertüten abgedeckt sind. Ansonsten gehört zu meiner unmittelbaren Umgebung ein Ladenlokal, dessen Schaufenster mit Packpapier verhängt sind und im einem der drei Schaufensterteile findet sich ein grünes, selbstgemachtes Hinweisschild mit der Aufschrift: Hier entsteht demnächst Gehmanns feine Suppen und Eintöpfe. Ja. Ansonsten hier in der Körtestraße, außer einem Prospekt der Firma Autoteile Ungar, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.